Der Sieg ist unser. Auf der Witz, folge mir. Ruhig, ruhig, Kinder. Auf das Fanfarenasen, folge mir. Ich sage ruhig. Himmel, Erste Hölle. Des Herrn Durchlauch bei der Parole gestern befahl, dass wir auf Order warten sollen. Auf Order. Gold, lies den Herrn die Parole vor. Ei, Prinz. Reitest du so langsam? Hast du sie noch vom Herzen nicht empfangen? Order, ich bitte dich. Von meinem Herrn. Lass ihn bedeuten, Arthur. Gottwitz. Oh. Kämpfst du mir so, mein junger Herr? Den Gaul, den du daher sprengst, schlepp ich noch im Notfall an dem Schwanz des meinen Vorn. Marsch, marsch, ihr Herren! Trompeter, die Fanfare! Zum Kampf, zum Kampf! Der Gottwitz ist dabei!